Draußen im Dunkel von Cormac McCarthy. Irgendwo im ländlichen Süden Amerikas, in einer unbestimmten, noch autolosen Zeit, sucht Rinthy Home ihr Kind. Ihr Bruder Kalla, der es nach der Geburt im Wald ausgesetzt und für tot erklärt hat, sucht sie, und beide suchen den Kesselflicker. Der hat das Kind gefunden und einer Amme gegeben. Es ist ein Kind der Sünde, im Inzest gezeugt, und sein Fluch scheint Rinthy und Kalla Home ins Verderben zu treiben. Auch drei geheimnisvolle Männer ziehen plündernd und mordend durch das Land. Auch sie suchen jemanden. Und wenn sie ihn gefunden haben, werden sie ihm die Kehle durchschneiden. Teil 3. Er hat keinen Namen. Hoch mit dir! Die ganze Nacht über fror er. Als er am Morgen aufwachte, herrschte Frost. Außerdem war da ein Mann, der ihn hinter dem Doppellauf einer Schrotflinte mit einem schimmernden Porzellanauge anvisierte. Hol deine Stiefel! Kalla bückte sich, griff nach den Stiefeln, schnappte sich einen, versuchte ihn über den nackten Fuß zu pfriemeln. Stopp! Nimm sie mit! Kalla griff sich den anderen Stiefel und hockte die Schuhe im Schoß auf dem Bett. Abmarsch! Kalla stand auf, durchquerte den Raum, tappte nach draußen. Das lange, flachliegende Gras ums Haus war frostbleich, die öde Landschaft dahinter mit kleinen, anonymen Wintervögeln betupft. Die Kälte kam für ihn völlig überraschend. Los! Kalla stieg die bereiften Bohlen hinab, verharrte barfuß im Hof. Der Mann kam ebenfalls die Treppe hinunter und winkte ihn mit der Flinte weiter. Sie marschierten übers gefrorene Gras zum Zaun, dann über die stahlharten Erdklumpen und Furchen des Pfluglandes zur Straße. Hopp! Nun mach schon! Der Mann wies mit der Flinte nach links. Da lang! Sie marschierten eine Anhöhe hinauf, vorbei an abschüssigen Verwerfungen von rotem Sandstein. Schließlich kamen sie in Gelände, wo die Straße sich wieder abflachte. Auf geht's, Freundchen! Wir sind gleich da! Sie passierten eine Scheune. Dahinter befand sich ein mit den Ecken auf Steinblöcken stehendes Holzhaus. Ein paar Hühner spähten von der Veranda herüber. Hey! Richter! Du bleibst da stehen! Peter! Komm rauf! Los! Vorwärts! Die Frau kam mit einem leeren Eimer herein, grüßte, ohne die beiden anzusehen, und ging in die Küche. Sie folgten ihr. Ein Mann hockte am Tisch vor einem großen Teller mit Rührei und Brötchen. Als sie eintraten, blickte er auf. Er saß im Unterhemd da, einem verschmuddelten, aschgrauen Flanellsack. Die am Ellbogen zerfransten Ärmel wirkten wie abgeknabbert. Er wandte sich wieder dem Teller zu. Morgen, John. Was jagen? Ja, Einbrecher. Eingeschnappt, ja? Genau. Der Mann stieß Kalla mit der Schrotflinte weiter. Lilla? Mein Daddy ist im alten Haus. Hat dort einfach im Bett gelegen. Wie bist du denn reingekommen? Wie bist du denn reingekommen? Durch die Tür. Durch die Tür. Na ja. Hat einfach im Bett gelegen. Na denn, wie heißen Sie, junger Mann? Home. Sind Sie Indianer? Nein, Sir. Und Ihr Vorname? Kalla. Home ist mein Nachname. Aha. Und Sie sind also ins alte Haus von Jones Daddy eingebrochen? Woher denn? Bin einfach rein. War ja nicht abgeschlossen. Wie soll ich denn wissen, dass da einer wohnt? Hab gedacht, die Bude steht leer. Was machen Sie denn hier? Such Arbeit. Im alten Haus von John's Daddy? Nein, Sir. Wollt bloß drin übernachten. Hängt dort ein Schild, dass du wen brauchst, John? Nicht, dass ich wüsste. Ah. Na denn, Kalla? Auf was erkennst du? Auf was ich erkenne? Schuldig oder nicht schuldig? Bin nicht schuldig. Du warst also nicht im alten Haus von Jones Daddy? Doch, bin aber nicht eingebrochen. Dann läuft das Ganze wohl auf Hausfriedensbruch raus. Was habe ich denn Schlimmes gemacht? Tja, wenn du auf nicht schuldig erkennen willst, muss ich dich rüber nach Harmsworth bringen. Dort bleibst du dann bis zum Gerichtstag in Haft. Und wann ist der? In circa 3 Wochen. Falls er nicht noch verschoben wird. Wenn ja, dauert's noch 6 Wochen länger. Und wenn du... Okay, dann bin ich halt schuldig. Gut. Schuldig. Schuldig! Er nahm ein Stück Maisbrot aus einer Schale in der Mitte des Tisches und bestrich es mit Butter. Esel! Hey, Frau! Sie kam mit einer kleinen Eichenholztruhe herein und stellte sie auf den Tisch. Schuldig des Hausfriedens. Eine Schnur mit Schlüsseln hing an der Frau. Sie fummelte daran herum, schloss die Truhe auf, nahm ein paar Formblätter heraus, eine Feder, ein Tintenfass. Name? Ne, sag's ihr. Callahome. Was? Callahome. Wie schreibt sich das? Keine Ahnung. Er weiß nicht, wie sich sein Name schreibt. Schreib halt was. Einfach so, wie man spricht. Ne? Also nochmal. Aber bitte langsamer. Callahome. Hast du seinen Namen? Ja. Was war's noch? Einbruch. Hausfriedensbruch. Ja, Hausfriedensbruch. Hier, John, komm mal hin. Sonst so ungemütlich. Das wär's. Ist auch das Datum drauf. Das nehme ich schon ein paar Mal vergessen. Ist drauf. Sie drehte das Blatt um, machte unten ein kleines X, hielt Kalla die Feder entgegen. Er nahm sie, beugte sich über das Formular, machte neben das X ein weiteres X, gab die Feder zurück. Die Frau unterschrieb und schwenkte das Blatt kurz hin und her, dann reichte sie es dem Richter. Er winkte träge ab und wandte sich an Kalla. Dein Strafgeld, jetzt kriegt $5. Hab keine $5. Dann musst du es abarbeiten. 10 Tage. Okay. Jetzt sie. Räum mal die Sachen weg, Frau. Gib ihm was zu essen. Du hast doch noch nicht gefrühstückt, hä? Nein. Ja, bring ihm mal was. Kann ich einen Häftling mit leerem Bauch beschäftigen. Das wär's, John. Oder hast du sonst noch was auf dem Herzen? Momentchen mal. Was denn? Ja, und wie viel von den 10 Tagen arbeitet er dann bei mir? Bei dir? Genau. Wieso sollte er? Na, ich habe ihn ja schließlich hergebracht. Ist in meinem Daddy sein Haus eingebrochen. Ich kann doch nicht jeden Tag extra mit ihm zu dir, bloß weil er zufällig in deinem Daddy sein alles Haus eingeschrieben ist. Wenn ich ihn nicht geschnappt hätte, dann wäre er überhaupt nicht hier. Ist ja auch völlig okay, John, dass du ihn gebracht hast und so. Aber eine Belohnung ist darauf nicht ausgesetzt, oder? Ich mach die Gesetze nicht. Ich führe sie bloß durch. Ich sehe halt nicht ein, dass du die Rosinen kriegst von dem, was ich gemacht habe. Oder vielleicht... von dem, was er eigentlich beraten soll. Ich nehme auch stark an, dass du es dem Conny zurückzahlst, den Lohn oder das Bußgeld oder wie das Ding heißt. Du aber mal halblang, John. Du weißt ganz genau, dass meine Bücher jedermann offen stehen. Stimmt's, Frau? Stimmt. Tut dir doch garantiert nicht weh, wenn ihn ein paar von den 10 Tagen zu mir lässt. John, wir zwei waren doch immer gute Nachbarn. Oder nicht? Glaub schon. Hab ich dir jemals was abgeschlagen? Habe auch nie was von dir verlangt. Aber du weißt ganz genau, dass du das jederzeit tun kannst. Stimmt's? Stimmt. Kann ich's jetzt vielleicht nicht? Nein. Aber es wäre auch bloß gerecht. Ob gerecht oder nicht, das spielt keine Rolle. Es wäre gegen's Gesetz. Du bist nicht befugt, Häftlinge zu beschäftigen. Hätten wohl doch lieber abknallen sollen. Du kannst nicht verlangen, dass ich das Gesetz breche, bloß weil er bei dir arbeiten soll. Scheiße! Verzeih mir. Würdest du an meiner Stelle bestimmt auch nicht machen. Oder, John? John war aufgestanden. Ohne sich noch einmal umzudrehen, die Flinte schlaff in der Hand, marschierte er aus der Küche. Seine Stiefel krachten über die blanken Dielen durch die Räume. Der Türriegel knackte, die Tür schlug laut zu. Kurze Ruhe, dann wildes Hühnergegacker, dann endgültige Stille. Jetzt hock dich mal hin. Ich glaube, du bist gar kein so übler Kerl, Kalla. Das scheint bloß ein bisschen Pech. Mein Daddy hat immer gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Aber das kann man wohl so und so sehen. Also mein Daddy hätte das bestimmt anders gesehen. Der hat immer gesagt, er ist der unglücklichste Mensch, den es gibt. Im Ernst? Und wo ist dein Daddy jetzt? Wahrscheinlich daheim. Und du? Er ist tot. Tja. Noch unglücklicher geht's wohl nicht. Wollt's ja. Hast du überhaupt Familie? Hab nicht mal Verwandte. Kalla betrachtete stumpf den vor ihm stehenden Teller mit dem dampfenden Rührei. Wenn du gegessen hast, gibst du laut. Ich bin hinterm Haus. Okay. Wie lang kann ich bleiben? Was? Ich hab gesagt, wie lang kann ich bleiben? 10 Tage. 50 Cent. Mehr nicht. Und danach? Wie danach? Ich meine, kann ich noch länger bleiben? Wozu? Naja, so halt. Zum Arbeiten. Für 50 Cent am Tag? Mir egal. Dir egal? Wenn Sie mich brauchen können, dann mache ich es auch bloß fürs Essen und Übernachten. Es war sehr still in der Küche. Der Richter stand da, die Hand bereits an der Tür. Die Frau ließ von ihren Schüsseln und Töpfen ab. Die beiden blickten Kalla an. Glaub nicht, dass ich dich brauchen kann, Kalla. Gib laut, wenn du fertig bist. Bei schon völliger Dunkelheit kehrte der Kesselflicker aus der Senke zurück, kam zur Verandatür und rief nach ihr. Sie stand auf, ging hinein, ging wortlos an ihm vorbei, ihre Pantoffeln wie Mäuse im finsteren Flur. Er holte sie ein, leuchtete ihr in die Küche, wo sie dann Abendbrot machte. Er saß am Tisch, sah ihr zu, die Hände müßig im Schoß, sein Gesicht glutrot im Lampenschein. Sah sie vom Herd zum Fliegenschrank gehen und wieder zurück, stumm, schlurfend, hölzern. Sie stellte ihm grünes Gemüse, kaltes Schweinefleisch und die Milch hin. Er betrachtete die Speise lange mit stumpfem Blick, dann griff er die Gabel und begann lustlos zu essen, wie voller Kummer. Sie wollte an ihm vorbei zur Tür, er hielt sie am Ellbogen fest. Moment! Sie verharrte, schwenkte langsam herum, puppengleich, den Arm in der Schwebe. Sie sah ihn nicht an. Okay, Herrin, Sie. Ist nicht gerade die feine Art, dass du einfach so kommst und gehst, ohne was zu sagen. Gibt nichts zu sagen. Du Kuckuck, irgendwas wirst du doch sagen können. Hallo oder Wiedersehen oder leck mich am Arsch. Irgendwas halt. Oder nicht. Fürs Fluchen habe ich nichts übrig. Nein, Hallo oder Wiedersehen. Ist das so schwer? Glaub nicht. Und? Gute Nacht. Den Mund schon zum Sprechen geöffnet und dennoch stumm sah er ihr nach. Sah sie aus dem staubigen Lichtkreis treten, hörte ihren leisen Schritt auf den ächzenden Stufen, das hölzerne Zuklappen der Tür. Gute Nacht. Er trank das Glas Milch aus, wischte sich den Mund an der Schulter ab. Eine seltsame, vogelgleiche Gebärde. Ein Nachtfalter war hereingeschwirrt, flatterte mit großen, geäugten Flügeln gegen den Lampenzylinder, stürzte ab, blieb zitternd auf dem schmierigen Wachstuch liegen. Er zermalmte das Tier mit der Faust, schnickte es weg. Dann saß er vor seinem leeren Teller und trommelte mit den Fingern auf das vom Falter zurückgebliebene glitzernde Staubmuster. Es war ihr zunächst nicht bewusst, dass sie fortging. Nachts wachte sie auf, stieg halb betäubt aus dem Bett, begann sich anzukleiden. Ernst, umgeben von Dunkelheit. Womöglich getrieben von einem Traum. Sie nahm ihre wenigen Sachen aus der Kommode, bündelte sie, trat auf den Treppenabsatz hinter der Tür, lauschte, ob er im Zimmer gegenüber atmete, konnte nichts hören, schlich sich aus Furcht, er könne wach sein, endlos lange durchs Düster, ging dann barfüßig die Stufen hinab, blieb unten im tiefschwarzen Flur noch einmal stehen und horchte die Stiege hinauf. An der schon geöffneten Haustür verharrte sie ebenfalls noch einmal, schwebte wie ein zart gebauter Dieb zwischen den Schlünden des toten, lieblosen Hauses und den Schlünden draußen im Dunkel. Es war feucht und kühl. Hähne begannen zu krähen. Sie schloss die Tür, schritt über den Pfad zum Tor und zur Straße, zitternd im kalten Sternenlicht unter Vega und Wasserschlange. An einem schönen Frühlingstag saß Kalla auf felsigem Hang am Straßenrand und ruhte sich aus. Er war lange marschiert, hatte das Geräusch lange gehört, ehe ihm dämmerte, woher es kam. Das leise, surrende, an Heuschrecken, den Einzug barbarischer Heerscharen gemahnende Dröhnen. Er stand auf und folgte dem Hügelkamm, erreichte schließlich die Felsspalte. Wenig später sah er die ersten unten auf der Straße heranrücken, bis plötzlich das ganze Tal von ihnen wimmelte. Eine Sturzsee von Schweinen, die über die staubige Ebene wogten, unvermindert die Engen der Senke durchfluteten, über die Hänge schwärmten, in zerrissener Phalanx, wie die gehetzte Vorhut eines Fischzuges, und aufrecht dazwischen, mit fluchend geschwungenen Stäben, vereinzelte Treiber, hager und unglaublich zerlumpt, mit fiebrigen Augen und wirrem Haar. Ja, so einen riesen Haufen Schweine habe ich noch nie gesehen. Wie viel sind's denn? Ja, das weiß nicht mal der liebe Gott. Jedenfalls eine ganz schöne Menge. Sind ein Haufen Eselfüßer da. Was? Eselfüße. Sind bestimmt ein paar hundert. Findest du sonst nicht so oft. Was ist denn ein Eselfüßer? Ein Bergschwein von Norden. Hat Füße wie ein Esel. Sie meinen, die Hufe sind nicht gespalten? Habe ich noch nie gesehen. Wunderbar. Zeig ihnen gleich eins, wenn sie Lust haben. Von mir aus. Verträgt sich wohl nicht mit der Bibel, wie? Was denn? Schweine sind angeblich unheil. Weil sie gespaltene Klauen haben. Ich würde sagen, ein Schwein ist ein Schwein. Auch wenn es überhaupt keine Füße hat. Muss man eigentlich meinen. Weil, wenn es welche hätte, dann wären es wohl Schweinefüße. So wie ein Schwein ohne Kopf immer noch ein Schwein ist. Aber wenn jetzt auf einmal eins mit dem Eselkopf rumläuft, da wärst du doch baff. Allerdings. Wohl, Sir. Gibt einem ganz schön zu denken, was? Das mit der Bibel und den Schweinen. Ja. Ich hab lang hin und her überlegt, werd einfach nicht schlau draus. Hab schon mit Schweinen rumgemacht, wie ich noch ein Hosenknopf war. Bin trotzdem nie richtig dahinter gestiegen. Und anderen geht's wahrscheinlich genauso. Ein Schwein ist ein Schwein ganz einfach. Weil mehr kannst du dazu nicht sagen. Und raffiniert sind sie. Das gibt's überhaupt nicht. Raffiniert wie der Teufel. Und die, die keinen Spalt im Fuß haben, mit denen ist es genauso. Da darfst du dir gar nichts vormachen. Ich würde sagen, Schweine sind Schweine. Sag ich doch. Da drüben ist Billy, mein kleiner Bruder. Ist zum ersten Mal mit uns los. Hab mir schon gedacht, dass Mama deswegen rumzetert. Er meint, wenn wir verkauft haben, dann möchte er endlich mal ein wegstecken. Aber ich habe ihm gesagt, das macht er doch längst mit den Sauen. Na gut, ich pack's mal lieber und fass ein bisschen mit an. Viel Glück. Wir übernachten irgendwo hinten am Fluss. Falls sie zufällig vorbeikommen, bleiben sie einfach da und essen mit uns zu Abend. Gern. Dankeschön. Der Treiber hob grüßend den Stab und krabbelte wie ein Kobold über die Felsen davon. Kalla blieb noch eine Weile sitzen. Dann stand er auf und marschierte über den Hügelkamm Richtung Schlucht, durch die gerade die Schweine strömten. Die Schlucht war schmal. Die Herde wuchs zu einer tosenden Sturzwelle, schwärmte am anderen Ende über die ans Steilufer grenzende Wiese. Dann, noch rascher, fächerte die staubige Flut am schroffen Klippenrand aus. Kalla hörte unten die Rufe der Treiber, sah weiter hinten die mattgraue Flussserpentine. Immer mehr Schweine ergossen sich durch die Schlucht, drängten gegen die auf der Wiese. Die ersten kippten bereits über die Kliffkante. Kalla sah zwei in den Fluss stürzen, 30 Meter tief, kreischend in steifbeiniger Pirouette. Treiber mit erhobenen Stäben hetzten im Zickzack durch die ziellos umherirrende Herde, strauchelten, schlugen zu Boden, strebten wieder nach vorne, versuchten die Tiere vom Steilhang zu jagen, worauf eine neue Panikwelle zwischen die Schweine fegte, wie Sturmwind durch Gras. Ein ganzer Pulk stob uferwärts, entsagte dem festen Boden, lief unter zerrissenen Schreien ins Leere. Alles begann nun noch mehr auszufächern, noch rascher am Kliffrand entlang zu wirbeln. Die vordersten Reihen schlugen zentrifugal über die Böschung hintereinander und über dem Wehen, Gekreisch, das Brüllen und Fluchen der staubgepeitschten Treiber, die inmitten der Wirre des ihnen befohlenen Fleisches mit ihren Stäben und wilden Augen wie Teufel wirkten, als seien sie keine Schweinehirten, sondern Adepten der Dunkelheit, in die Herde gefahren, um sie ins Verderben zu führen. Wie vor einer Sturmflut floh Kalla Hang auf, hockte sich auf einen Felsen und verfolgte den Gang der Dinge. Die Schweine waren in voller Stampede. Die ersten brandeten über den Felsen mit wütendem Schnauben, mit scharrenden, klappernden Hufen. Kalla wich weiter nach oben zurück, blickte auf sie hinunter. Der Treiber, mit dem er gesprochen hatte, schoss mit krummem Rücken und erhobenen Händen im tobenden Pulk vorbei. Eine schlaffe, zottige, hektisch um sich schlagende Vogelscheuche. Kalla sah ihn ganz kurz aus dem Staubinferno herüberlugen. Der rollende Blick ohne Hoffnung, der starre Mund ohne Gebet. Sah ihn fortgerafft wie einen siebenfach von der Flut seiner Höllenbeschwörung gepackten Gottesleugner. Wie einen grotesken, unwillig auf den Schultern des rasenden Pöbels davongetragenen Helden. Sah ihn der Kliffkante entgegenschweben und mitsamt seinem großen Gefolge wegkippen. Als schließlich die letzten Schweine unter gellem Getöse vorbeigejagt waren, der Ockerstaub sich von der zerschrundenen Erde verzogen hatte und nur mehr bebende Stille herrschte, stieg Kala behutsam von seinem Felsen. Die Sonne lachte. Es war ein schöner Frühlingstag. Die Treiber rotteten sich langsam wieder zusammen, hatten es anscheinend nicht eilig mit ihren Schweinen. Also sowas hab ich noch nicht erlebt. Weiß gar nicht, wie ich Mama beibringen soll. Sag doch, raus, Eiser mit Rohrschweinen vom Cliff. Ich hab überhaupt keinen Schimmel, wie ich es dir beibringen soll. Wenn ich bloß wüsste, wie ich es dir sagen soll. Was ist passiert? Heiliger Bimba, wo hat mein Bruder? Hast du nicht die Schweine gesehen? Der ist da drüben auf dem Felsen gehofft. Das ist direkt an ihm vorbei. Aber der Kerl hat nicht mal die Hand. Die Treiber schauten Kala an. Eine bizarre Kollektion von Gesichtern, wie aus Schnipseln und Flicken zusammengefügt. Haarig, verdreckt, halb zahnlos, die verwitterten Mäuler voller Kautabakkrümel. Der eine spuckte aus und fixierte ihn dann mit schiefem Blick. Ist das wahr, Fremder? Ihr habt mir auch nicht geholfen. Ich war zu weit weg. Hätte ich gar nicht mehr schaffen können. Aber du warst direkt neben mir. Da, Fremder? Stimmt. Wie die Schweine durchgegangen sind. Nirgends. Wieso haben eigentlich die ein Stück weiter hinten? Guckt Seelen ruhig zu. Wie Warnen vom Steilhang segeln. Sag nicht mal Piep. Rührt nicht mal einen Finger. Chef, Fremder, das haben wir gern. Alle Leute, ihr Vieh. Verrückt mal. Jemanden Haar gekrümmt. So ein Scheiß, ihr seid der Premier-Deppen. Wieder sei mit euch, Freunde. Zwei der Treiber zogen die Hüte. Kala spähte forschend in die Runde. Ein Geistlicher, zumindest dem Äußeren nach, stapfte über den Hügelkamm, trat näher, hob segnend und grüßend die Hand, wehrte zugleich ein paar Fliegen ab. Er trug einen staubigen Gehrock und hatte einen Spazierstock dabei. Auf seiner Nase saß eine achteckige Nickelbrille mit nur einem einzigen, die späte Sonne spiegelnden Glas. Aus dem leeren Gestell daneben lugte ein triefendes Auge. Was ist denn das für ein Händel hier? Hä? Treiberin! Tag allerseits, Gott segne euch. Grundgütiger, was war denn hier los? Schweine! Ein gottverfluchtes Kuddelmuddel von Schweinen! Mein Sohn, schlimme Worte machen mir genauso viel Kummer wie schlimme Taten. Warum bin ich ja hier? Was hat denn angestellt? Wir wollten doch nicht jetzt aufhängen! Oder? Die Rache ist mein, spricht der Herr. Lynchen ist gegen das Gesetz. Wieso sind die Schweine überhaupt durch? Der Kerl da! Der hat sie aufgescheucht! Ja, gar nicht wahr! Und dann? Ja, einer lügt ja da wohl. Junger Freund, guck mir mal in die Augen und sag, dass du die Schweine nicht aufgescheucht hast. Hab sie nicht aufgescheucht. Ist doch gelungen! Reverend? Ich glaube, er war. Sag ich doch! Überhaupt nicht. Verhängt mich auf, Freunde! Bloß nicht! Wir bringen ihn vor dem Richter! Bin ich sein Bruder Vernon vom Cliff geflogen! Moment mal, verdammt! Jetzt flog das schon wieder! Hinten auf keinen Fall! Haben alle gesehen, was er gemacht hat? Gutes alle miteinander! Bloß nicht aufhängen! Herren, Himmel! Seien Sie jetzt hier mal schnell damit! Das ist eine ernste Sache, das Aufhängen! Naja, wir aber müssen schlimmsten Fällen davon! Zerrissen von Schuld! Völlig! Zerrissen. Wir haben ihn alle gesehen. Wieso hast du das getan, mein Sohn? So ein Scheiß. Ja, jetzt weiter. Auch wenn er wahrscheinlich den Teufel im Leib hat, hängt denn nicht auf. Am besten wir pfeffern über die Klippen, so wie er es mit Vernon gemacht hat. Ja, wie tief ist es denn? So tief, dass keiner mehr raufkommt. Ich weiß gar nicht, was es an der Mauer sagt. Und ich weiß nicht, wie wir Green sagen, was mit den Schweinen passiert ist. Waren garantiert 200 Stück, die über den Bach runter sind. Trotzdem, Freunde, schmeißt nicht über die Klippen, dann lieber noch aufhängen. Was meinst du, Billy? Vielleicht möchte er sich's aussuchen. Vielleicht ist es ihm wurscht. Wie hättest du es denn gern, Fremder? In Baum oder in Bach? Wenn's ihm eh wurscht ist, dann hängen wir noch einfach auf. Hab noch nie einen Baum gesehen. Im Wagen ist einer. Sessel hat einen im Wagen. Menschenskind, müssen wir den jetzt erwischen, ist er 10 Meilen flussauf. Ich glaube, wir pfeffern doch im Bach, dann ist Ruhe. Hat sich bestimmt längst ein Lager gemacht. Wenn wir uns beeilen, also wir vor Dutzeln werden, dort ist endlich möchte, dass er baumelt. Vernon hätte sicher genauso gewollt. Und der Olle Green hat garantiert auch nichts dagegen. Freunde, schmeißt nicht über die Klippen. Das wäre einfach über die Kante. Okay, dann wollen wir. Aus welchem Höllenpool kommst du überhaupt, Mister? Aus gar keinem. Ich komme aus dem Johnson County. Ist er Christ? Ja. Das sieht mir aber nicht so aus. Wahrscheinlich haben sie nicht richtig hingeguckt. Mein Sohn, Zieh nicht das Priestergewand in Schmutz. Zieh nicht das Priestergewand in den Schmutz. Ja. Scheiß drauf. Vielleicht ist es irgendwie tröstlich für dich, dass dir in deiner letzten Stunde ein Priester beisteht, falls dein Herz noch nicht endgültig von der Sünde verhärtet ist. Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Priester. Für dich ganz. Ja, ja, wer weiß schon, welcher Tag in diesem Jammertal sein letzter sein wird. Bist du getauft? Gehen Sie doch endlich fort und laufen woanders. Kinder, Kinder, wenn einer so richtig tief im Sündenpfuhl steckt, dann will er von Gnade und Heil scheint nichts mehr. Bist du hier, alles zu spät, Reverend, da ist nichts mit Heil. Wahrscheinlich hast du recht. Aber trotzdem, wenn ich könnte, ich würde ihm ganz gern dazu verhelfen. Es gibt eine hübsche Predigt. Hab mal so eine für einen Blinden gehalten, der den Herrgott für seine Not verfluchten wollte. Wollt ihr sie hören? Das ist eine schöne Predigt. Ja, die hebe ich mir mal für was Besonderes auf. Ja, machen Sie mal, Reverend. Ja, natürlich, natürlich nicht die ganze. Also, der Blinde da, der jammert auf einmal los und sagt, gucken Sie mich doch an. Gucken Sie mich doch an, blind wie ich bin. Und dafür soll ich Jesus noch lieben? Und ich sage, ja, mein Sohn, ja, das solltest du wohl. Der Herr gibt dir das Augenlicht und dann nimmt er es dir wieder. Wahrscheinlich warst du nicht Christ genug, um was damit anzufangen. Darum hat er gemeint, das bringt dich vielleicht wieder auf den richtigen Weg. Die Gnade Gottes ist keine leichte Last. Sie kann einem das Augenlicht nehmen und auch nicht. Sie kann einen beugen und sie kann einen krumm machen. Wen hat Jesus denn geliebt? Meine Freunde, die Lahmen, die Krüppel und die Blinden, die sind von Gottes Gnade versehrt. Sie sind von seiner Liebe gestreift worden. Jeder beinlose Narr, jeder blinde Erdenwurm, wie du einer bist, ist eine Blume im Garten Gottes. Amen. Das ist eine tolle Predigt, Reverend. Wenn bloß warnen sie auch noch hätte hören können. Es war bereits später Nachmittag. Der Pfad flachte sich allmählich ab und lief dann am Fluss entlang weiter. Kala sah sich um, schlüpfte am Priester und nächsten Treiber vorbei und sprang. Es ging tief hinunter. Als er aufschlug, spürte er ein Ratschen im Bein. Den Mund voll Schlammwasser kam er hoch, spuckte aus, wandte den Kopf. Sie standen in einer Reihe am Kliff und beobachteten ihn. Der Priester mit erhobenen Händen, gestikulierend. Die Treiber unter dem fahlen Himmel wie kleine, aufgerichtete Affen. Alle sieben starrten herunter. Kala hörte die Stimme des Priesters. Die Strömung trug ihn fort, das Bein schmerzte, aber er ließ die Gestalten nicht aus den Augen, bis sie ganz klein waren. Schließlich drehten sie ab und schritten am Steilhang weiter, ohne Marschordnung, ungereiht, jeder für sich in der gegliederten Welt. Über dem schattengestreiften Waldweg im langen Dämmer ließen die Blechwaren des Kesselflickers eine dissonante Vesper erklingen. Er selbst, gebeugt und gehetzt von der windigen Tagesneige, wie jene alten Verbannten, die entleibt und Einlass zum Himmel oder zur Hölle begehrend, für immer und ewig die Irrgärten des Zwischenreichs durchwandern, spurlos, unerschaffen, verstoßen. Gehetzt von Sorge, von Schuld. Auf der Lichtung stellte er seinen Karren ab und umkreiste mit gerümpfter Nase und argwöhnischem Blick die Überreste eines Feuers. Eine schlanke Rauchsäule erhob sich daraus, wie der Stempel aus einer verbrannten Blüte. Er legte das Kind auf den Boden, holte Holz und fachte das Feuer neu an. Dunkelheit brach herein. Fledermäuse begannen durch die Lichtung zu jagen, zuckten über die reglos auf den dürren Schenkeln kauernde Gestalt, wie kleine stimmlose Seelen. Dann verschwanden sie wieder. Ein Fuchs hörte auf zu kläffen. Der Kesselflicker, in seine mottenzerfressene Decke gehüllt, nickte ein. Das Kind schlief. Drei Männer tauchten auf, wie aus dem Boden gewachsen. Der Kesselflicker fand keine Erklärung dafür. Sie stellten sich ums Feuer und blickten auf ihn herab. Der eine hatte ein Gewehr und grinste. Tag, sagte der Kesselflicker. Kala humpelte aus dem Wald, tappte über ein kleines Feld dem Licht zu und strich mit den Fingern an den Halmen der feuchten Segge entlang. Insekten entschwirrten dem Dunkel, klatschten wie Regen auf sein Gesicht. Alles war still, bis auf ein leises, windähnliches Ächzen, aber es wehte kein Wind. An der Lichtung angelangt, sah er Männer ums Feuer sitzen. Mit erhobener Hand hinkte er in den Flammenschein. Als er schon fast am Feuer erkannte, wer sich dort wärmte, war es bereits zu spät. Sie waren zu dritt. Ein Kind kauerte im Staub, dahinter der Karren des Kesselflickers. Die Pfannen glommen im Licht wie die hassvollen Augen einer stummen, seelenlosen Feme, eilig versammelt, um über den Ankömmling zu richten. Tag. Lang nicht gesehen. Kalla schaute die Männer an. Sie waren gekleidet wie immer, saßen da wie immer, gleich einem stetig wiederkehrenden Traum. Er schaute das Kind an. Eine Brandnarbe zog sich über die ganze Rumpfseite hin. Die Haut war papierdünn und runzlig wie die eines alten Mannes. Nackt und halb mit Staub bedeckt wirkte es fast wie ein Pelztier. Es drehte sich Kalla zu, blickte zu ihm hinauf. Eine der Augenhöhlen war leer und schimmerte grellrot, wie ein Schürloch in einem brennenden Hirn. Hock dich her und ruh dich aus. Kalla kauerte nieder, achtete dabei auf sein kaputtes Bein. Das Kind sah ihn unentwegt an. Wem gehört denn der Kleine? Harmon lachte schallend los und klatschte sich auf den Schenkel. Was ist denn mit seinem Auge passiert? Was denn für ein Auge? Na, mit dem da. Mit dem, das fehlt. Hat er wohl irgendwo verloren. Er hat ja noch eins. Zwei wären besser. Wenn's langt. Manche haben nämlich zwei und können trotzdem nichts sehen. Vielleicht weiß der Kesselflicker, was da passiert ist. Was für ein Kesselflicker? Hör gar nicht hin, Mister. Was hast denn mit deinem Bein gemacht? Nix. Wo ist sie? Wer denn? Meine Schwester. Ach so. Die mit dem Kesselflicker. Sind doch seine Sachen da drüben. Genau. Die von dem, mit dem du mal ein Geschäft gemacht hast. Ich hab ihm kein Kind gegeben. Hab ich meiner Schwester auch schon gesagt. Dann ist das da vielleicht ein anderes. Geht mich nichts an. Weißt du, was ich glaub? Was denn? Ich glaub, du hast dein Schwesterlein angeknallt und dann den Balg dem Kesselflicker untergejubelt. Nix habe ich untergejubelt. Hast wahrscheinlich gedacht, er versteckt ihn für dich. Hab überhaupt nichts gedacht. Was hast denn dafür hinblättern müssen? Nix habe ich hingeblättert. Für keinen. Bin eh immer blank. Denkt nix. Hat nix. Ist nix. Wer sind Sie? Das hatten wir doch schon mal. Oder nicht? Ist mir eigentlich auch wurscht. Du hast uns noch gar nicht gesagt, was du mit deiner Schwester gemacht hast. Nix. Und wo ist sie jetzt? Weiß nicht. Abgehauen. Das kleine Schwesterlein? Wahrscheinlich ist er bloß ein Stück weiter die Straße hoch. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Hab sie ja nicht gesehen. Aha. Aber Sie vielleicht. Sie wissen ja scheint's über alles Bescheid. Gib mal her. Was? Gib mal her. Den Kleinen da. Kalla rührte sich nicht. Das Kind schaute ihn immer noch an. Oder ist es dir lieber, wenn's Harmon macht? Er warf Harmon einen Blick zu. Harmon beugte sich vor, hob das Kind auf. Es blieb völlig reglos, baumelte an Harmons Händen wie ein gehäutetes Karnickel. Eine große, schaurige Puppe mit rachitisch krummen Beinen und nur einem Auge, das sich sacht öffnete und wieder schloss, wie das einer nackten Eule. Harmon stand auf, umkreiste das Feuer, reichte das Kind hinüber. Der Bärtige musterte es einen Moment, dann packte er es mit der Hand am Oberarm und setzte es sich zwischen die Füße. Was wollen Sie denn mit dem Kleinen? Nix. So wie du. Ist ja auch nicht meiner. Aha. Und wo ist der Kesselflicker, der angeblich für ihn gesorgt hat? Der hat ausgesorgt. Macht jetzt keinem mehr Sorgen. Sie brauchen den Kleinen noch gar nicht. Wasser im Sommer und Feuer im Winter. Das brauche ich. Sonst nichts. Wir quatschen hier nicht über das, was ich brauche. Der Bärtige spuckte über den Kopf des Kindes ins Feuer. Ein dünner Funkenschwarm stob aus dem graugrünen Qualm. Wie heißt denn der Balk eigentlich? Woher soll ich das wissen? Er hat keinen Namen. Nein. Glaub nicht. Keine Ahnung. Die in der Hölle haben angeblich auch keinen. Aber mit irgendwas müssen sie ja gerufen werden, dass sie dorthin kommen. Oder nicht? Vielleicht hat ihn der Kesselflicker eingegeben. Nee. Der garantiert nicht. Außerdem, mit dem Namensgeber stirbt auch der Name. Der Hund vom Toten hat keinen Namen. Der Bärtige griff in den Stiefel und zog ein schlankes Messer heraus. Kalla schien in die jenseitige Nacht zu sprechen. Meine Schwester tät es bestimmt nehmen, das Kind da. Wenn wir sie erstmal gefunden haben. Und dann tät es bestimmt nehmen. Oh. Ich such sie ja schon die ganze Zeit. Harmon schaute den Bärtigen an. Sogar der Stumme begann zu glotzen. Der Bärtige packte das Kind, hob es hoch. Es äugte ins Feuer. Kalla sah die Klinge blitzen wie ein längliches Katzenauge, schräg und tückisch. Ein dunkles Lächeln brach an der Kehle des Kindes auf, rann zerfließend herab. Das Kind gab keinen Laut von sich. Es hing einfach da, das Auge wurde glasig, gleich einem benetzten Stein. Schwarzes, pumpendes Blut überschwemmte den nackten Rumpf. Der Stumme schob sich auf den Knien heran. Er sabberte, begann leise und kehlig zu winseln, verharrte dann immer noch auf den Knien mit ausgestreckten Händen, mit leicht gerunzelter Nase. Der Bärtige hielt ihm das Kind entgegen. Der Stumme ergriff es, warf Kalla einen einfältigen Blick zu, vergrub das stöhnende Antlitz in der winzigen Kehle. Am späten Nachmittag schritt sie einen mit niedergewalztem Unkraut bewachsenen, von schmalen Karrenspuren durchzogenen Waldweg entlang und erreichte schließlich die Lichtung. Verhärmt und halb wirr in ihrem formlosen, sonnengetränkten Linnen, grazil zugleich wie eine Hindin, trat sie näher, blieb stehen, gebettet in einen Gral aus jadefarbenem, windigen Licht, schlank, zitternd, blass, und beschwor mit gärtengleichen Händen die sie umdrängenden, beinlosen Geister. Sacht in einer Aura blutigen Untergangs umschritt sie die Lichtung, zog mit fast schmerzlicher Anmut ihre Lumpen durch Staub und Asche, umkreiste das erloschene Feuer, die verkohlten Scheite, die kreidigen Knochen, den kleinen kalkweißen Brustkorb, untersuchte die versenkte Habe des Kesselflickers, die zwischen Schutt umherliegenden geschwärzten Pfannen, die Laterne mit dem verzogenen Glas, die schon rostige Karrenachse, die ebenfalls rostigen eisernen Radreifen. Durchforschte neugierig diese Schädelstätte, konnte sich keinen Reim darauf machen. Sie wartete, aber niemand erschien. Sie wartete die ganze blaue Dämmerung lang, wartete noch, als es schon dunkel war. Fledermäuse kamen und verschwanden wieder. Wind wehte die Asche auf. Der Kesselflicker drehte sich langsam in seinem Baum. Niemand erschien. Schatten wuchsen kalt durch den Wald. Die Nacht senkte sich über die einsamen Gestalten. Nach einer Weile schlief die junge Frau ein. Der Kesselflicker in seinem toten Baum war für die Vögel ein wahres Wunder. Tags kamen die Geier, stießen wie rasende Schoßtiere die krummen Schnäbel zwischen Knöpfe und Taschen, hatten ihn bald seiner Lumpen, seines Fleisches entblößt. Schwarze Alraune spross unter dem Baum, überall dort, wo die Saat des Gehängten zu Boden fiel. Im Frühling durchbohrte ein frischer Zweig seine Brust, entfaltete sich zum immergrünen Bukett, direkt unter dem gelben Grinsen. Winterschnee rieselte auf seinen verdorrten Schädel, auf die letzten noch daran haftenden Haarbüschel. Vorbeiziehende Jäger bemerkten ihn nicht, wie er mit seinen ausgetrockneten Gliedern dumpf vor sich hin baumelte. Erst als der Wind die Gebeine klappern ließ, als die Jahreszeiten sie nach und nach lösten, als in dem einsamen Baum nur noch der bleiche, verwitterte Brustkorb hing, wie ein knöcherner Vogelbauer. In späteren Jahren traf er manchmal einen abgerissenen, freundlichen Blinden, der ihm aus seinem ewigen Dunkel einen guten Tag wünschte. Eines Mittags tappte der Mann mit seinem Stock durch den hellen Staub auf ihn zu, grüßte und reckte dabei nach Blindenart, wie verwundert, den Kopf. Hätten Sie vielleicht was zu rauchen für mich? Nein, Sir. Nicht mal einen kleinen Glimmstängel? Ich rauch nicht. Aha. Der Blinde knöpfte den Latz seines Overalls auf und fischte einen Tabaksbeutel hervor. Ja, ja. Tut gut, mal wieder die Sonne zu sehen. Nicht wahr? Kalla musterte die ihm zugewandten, mit blauem Glibber gefüllten Augenhöhlen. Ja. Genau. Nach so langer Zeit. Der Mann formte eine schmale Rinne aus dem Zigarettenpapier, träufelte Tabak hinein und steckte den Beutel weg. Wirklich ein schöner Tag heute. Der Blinde drehte seine Zigarette zu Ende und schob sie sich zwischen die Lippen. Ich muss wieder los. Aha. Brauchen Sie was? Ob ich was brauche? Irgendwas. Nee. Ich frage ihn mal ganz gern. Was verkaufen Sie denn? Nix. Die befehlen meine Arbeit dem Herrgott. Und der braucht ihr Geld nicht. Da bin ich aber froh. Sind wohl sowas wie ein Prediger, wie? Nein, nein, nein. Woher denn? Was gäb's noch groß zu predigen? Ist doch eh alles klar. Wort und Fleisch. Mit Predigen habe ich nicht viel am Hut. Was haben Sie denn so alles zu bieten? Ein blinder Alter wie Sie, der die Leute fragt, was sie brauchen. Keine Ahnung. Hab darauf noch nie eine Antwort gekriegt. Wie wollen Sie dann überhaupt zu was kommen? Einfach mit Beten. Und das klappt immer? Ja, eigentlich schon. Ich bete ja bloß, wenn ich wirklich was brauche. Sie nicht? Wieso beten Sie dann nicht um Ihr Augenlicht? Ich glaube, das wäre eine Sünde. Immerhin können meine ollen Glotzer noch sehen, dass sich da nichts mehr dran ändern lässt. Wenn ein Blinder Augen bräuchte, dann hätte er auch welche. Trotzdem, Sie täten doch bestimmt gern sehen, wo es lang geht. Was brauche ich das sehen, wenn ich es eh schon weiß? Ich muss jetzt wieder. Der Blinde stützte die Hand auf den am Bein lehnenden Stock. Er sog an der Zigarette. Aus seiner dünnen Nase schossen zwei Rauchstrahlen, verteilten sich in der Luft. Ich muss jetzt aber wirklich weiter. Bis dann. Kalla hob zum Abschied sinnlos die Hand, setzte sich die Straße entlang in Marsch. Das leise Tocken des Blindenstocks verebbte allmählich. Kalla schritt weiter, lautlos auf bloßen Füßen, schlurfend, bar aller Anmut und Gnade. Schritt hinaus aus dem friedlichen Feldergewirr. Seine Zehenspuren weich im Staub, neben den tiefen Abdrücken von Pferde- und Eselhufen. Ihm voraus unter der hohen Nachmittagssonne wanderte sein Schatten, eine dunkle Parodie seines Dahinschreitens. Die Straße führte mitten durch einen helllichten Brand. Meilenweit in der toten Landschaft nur die versenkten Baumschemen. Nichts regte sich, bis auf die windgetriebenen Ascheschwaden, die schmerzlich hochwirbelten und über den kohlschwarzen Fluren wieder zerstoben. Gegen Abend führte die Straße in einen Sumpf, hörte dort einfach auf. Vor Kalla dehnte sich eine gespenstische Wüste. Die vereinzelten Bäume darin, kahl und in qualvoller Haltung, erinnerten vage an Menschen, wie Gestalten im Land der Verdammten. Ein leise dampfender Totenhain, der sich hinter der Krümmung der Erde verlor. Kalla hielt versuchsweise den Fuß hinein. Der Morast klaffte auf, klebrig schmatzend wie eine Vulva. Kalla wich zurück. Ein schmaler Luftzug wehte von der Ödnis herüber. Das Ried, die schwarzen Farne ringsum rasselten sanft, als ob sie in Ketten lägen. Er kehrte um, in die gleiche Richtung, aus der er gekommen war. Unterwegs kam ihm noch einmal der Blinde entgegen. Kalla verharrte ganz still am Straßenrand. Der Alte tappte durch den Staub an ihm vorüber, drehte dabei den Kopf und warf ihm sein blindes Lächeln zu. Kalla sah ihm nach, bis er verschwunden war, fragte sich, wo der Blinde hin wollte, ob er wohl wusste, wie die Straße endete. Man sollte es einem Blinden sagen, ehe man ihn einfach so ziehen lässt. Draußen im Dunkel von Cormac McCarthy. Teil 3. Er hat keinen Namen. Aus dem Amerikanischen von Hans Wolf. Erzähler Hans-Peter Hallwachs und Ulrich Mattes. Kalla Holm, Mark Hosemann. Rinthy Holm, Effi Rabsilber. Der Bärtige, Gottfried John. Kesselflicker, Hermann Lause. John, Hans-Jörg Krumpholz. Friedensrichter, Friedhelm Ptock. Seine Frau, Petra Kuhles. Die Schweinehirten, Paul Fasnacht, Andreas Grötzinger, Heinrich Giskes, Dietmar Müß, Philipp Schepmann und Christian Schulz. Referent Martin Reinke, der Blinde Hans Diehl. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Ariane Skupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.